Ihr Anblick wird mir unvergesslich sein. Doch möchte ich beim Abschied nicht versäumen, zu sagen, ich lieb Sie allein. Jede Nacht von Ihnen träumen und warten auf ein Wiedersehen. Ich bin dir so gut und mir ist zumut, so als ob seit heute wir uns erst verstehen. Ich hab das Gefühl, bald sind wir am Ziel, das hat einen Grund und er ist schön. Du hast mich noch nie so geküsst, so zärtlich und glühend wie heut. Wenn das keine Leidenschaft ist, hat mein Herz ganz umsonst sich gefreut. Wir zwei sind ein glückliches Paar, doch wird es mir heute erst klar. Ich hab keine Ahnung, was du für mich bist, denn du hast noch nie so geglückt.